Kranich 15,19. Radio Zeit für Literatur. Mit Harro Zimmermann. Das Hörspiel. Was verbirgt sich hinter den Goldberg-Variationen, diesem vielfach hochkarätig interpretierten Werk des Johann Sebastian Bach? Und wer oder was ist Goldberg? Diese Fragen wird Ihnen das heutige Hörspiel im Kranich 15,19 beantworten, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Auch das Hörspiel auf Radio Bremen 2 setzt einen ersten Akzent im neuen Jahr, indem es Johann Sebastian Bach würdigt, einen Barockkompositeur, der bis in die jüngste Gegenwart hinein für Komponisten sowie Künstler aller Sparten Inspiration und Wegweiser geblieben ist. Und das nicht etwa aus Nostalgie. In Bachs Kompositionen, so heißt es zu Recht, kristallisiere sich die Musik unserer abendländischen Kulturwelt von Anbeginn bis heute. Bachs kühner Umgang mit musikalischen Strukturelementen nimmt die grundlegenden Entwicklungen der Moderne vorweg. Eine Herausforderung für Interpreten und Hörer war und ist ein Großteil seiner Werke allemal. So auch die Goldberg-Variationen. Bach schrieb sie auf Bestellung des russischen Gesandten Graf von Kaiserling, in dessen Dresdner Dienste der junge Komponist und Cembalist Johann Goldberg getreten war. Goldberg war Schüler von Bach gewesen und als Musikus des Grafen oblag ihm insbesondere, diesen durch virtuoses Spiel bei Laune zu halten. Just zu diesem Zweck hatte Kaiserling bei Bach dieses Werk in Auftrag gegeben, zur gefälligen Interpretation durch Goldberg. Aber was für ein Stück war da entstanden? Eine Variationsfolge von bisher ungekanntem Ausmaß. Die 30-fache, zunehmend durchgeistigte, abstrahierende Abwandlung eines musikalischen Themas. Denkbar ungeeignet als unterhaltender Stimmungsauffäller für einen miesepetrigen, gestressten Politiker, wie Kaiserling einer war. Und auch Goldberg geriet in Verlegenheit, stellten doch die Variationen seines alten Lehrers höchste Ansprüche an die technische, wie auch an die ästhetisch-intellektuelle Leistungsfähigkeit des Interpreten. Das folgende Hörspiel ist ein Zwiegespräch zwischen Goldberg, dem Musiker, und seinem Herrn, dem Grafen Kaiserling. Jeder führt mit seinen Mitteln den Dialog, der Graf mit der Rede, der Künstler durch die Musik. Der eine schildert die Wirklichkeit mit all ihren Schrecken und Grausamkeiten, der andere fühlt sich dem schönen Schein verpflichtet, der Harmonie, dem Wohlklang zunächst. Hören Sie Goldberg-Variationen von Dieter Kühn. Goldberg soll kommen. Bleibt denn dieser Goldberg? Wie lange muss man denn hier noch rumliegen, bevor dieser Goldberg kommt? Da komm schon, Goldberg. Hey, Goldberg. Immer bloß saufen. Weiß doch, dass ich dich brauche. Weiß doch, dass ich dich brauche. Hält man sich bereit? Ist man da? Gerade jetzt, nun komm schon. Hey, nun komm schon, Goldberg. Der hier redet, weil er nicht schlafen kann, ist Kaiserling. Soll Graf Kaiserling sein. Über diesen Mann weiß ich als Schauspieler kaum etwas. Ich weiß nur, dass er russischer Gesandter war, dass der junge Musiker Goldberg für ihn gearbeitet hat in Dresden und dass Johann Sebastian Bach diesem Goldberg als seinem Schüler kollegial eine Variationsreihe geschrieben hat, die Goldberg wiederum diesem Kaiserling vorspielte. Zum größten Teil hat Goldberg aber wohl eigene Arbeiten vorgespielt. Er hat verschiedene Kompositionen hinterlassen. Sie sind im Riemannschen Musiklexikon angegeben. Ich nehme an, dass Goldberg vor Kaiserling aber meist improvisiert hat. Denn dafür war er bekannt. Mein Gott, wie bleibt er denn? Goldberg, hey, komm doch, komm. Thank you. Streifen in der Mundhöhle. Ein Gegenstand, der lebenslang feucht ist, aufgequollen, entsprechend weich, entsprechend laff. Sowas setzt sich natürlich nur ungern in Bewegung. Vergisst sie leichter, dass sie in dieser feuchten, fast immer dunklen Mundhöhle eingeschlossen liegt. Sie wird beweglicher, freier. Ich spreche. Zum Beispiel könnte ich dir jetzt erzählen, wie ich von Petersburg hierher nach Dresden gereist bin. Sowas hörst du sicher gern, nicht wahr? Da weißt du wieder etwas genauer, für wen du spielst. Würde ich natürlich beginnen mit der Abfahrt. Und wie der Dreimaster bei magerem Wind sehr langsam an der Inselfestung Kronstadt vorbeifuhr. Und sehr lange, viel zu lange sah man zurückblickend die befestigten Batterien, dir in dramatischem Kontrast von dem Sturm erzählen. Und weil ich es da in der engen, muffigen Kabine schon gar nicht mehr aushielt, lag ich in einer Hängematte auf Deck, in einen Mantel gewickelt, sah zu, wie das Vorschiff sich hob, senkte, schrägte sich hoch, senkte. Und schließlich so ein riesiger Brecher, dass es mich fast aus der Hängematte gespült hätte. Ja, und dann die elendlange Kutschfahrt. Und wie üblich brach die Vorderachse und kein Schmied im nächsten Dorf. Der Kutscher brutal fluchend. Und weil das Wirtshaus mal wieder eng, finster, stinkig war, ließ ich mir einen Stuhl und einen Tisch auf die Dreschtinne stellen. Saß da, frierend, stellte mir vor, rings um mich her würde warmes, sonnenwarmes, Sommerwind durchwärmtes Getreide hochgeschichtet. Auch wenn ich im gegenwärtigen Schreiben noch nichts Genaueres über die inneren und äußeren Verhältnisse dieses Landes berichten kann, so möchte ich doch betonen, Euer Gnaden, dass ich meine Stellung als Gesandter voll auf nutzen werde, um an alle nur erreichbaren Informationen über dieses Land zu kommen, soweit sie für Ihr Ministerium und damit für unser Reich von Wert sein dürften. Ich kann Ihnen heute lediglich berichten, dass die Freiheit der Meinungsäußerung de facto in diesem Land nicht so groß ist, wie es uns in Petersburg noch erscheinen mochte. Ich habe erfahren, dass einem Beamten des Innenministeriums gravierende Vorwürfe gemacht werden, weil er eine Broschüre zum Druck zuließ, deren Inhalt der hiesigen Gesellschaftsordnung widerspricht. Es soll ein Verfahren gegen diesen Beamten eingeleitet werden. Unabhängig davon ist ein Ergebnis, unterstreichen, ein Ergebnis, freilich jetzt schon erkennbar. Es wird von nun an noch schärfer darauf geachtet werden, dass kritische Publikationen nicht mehr erscheinen. Soweit meine ersten Informationen. Sie werfen vielleicht schon ein wenig Licht auf die hiesigen Verhältnisse. Sobald ich neues Material habe, werde ich Ihnen verabredungsgemäß per Kurierpost Bericht erstatten. Zum Beispiel ein Lehrjunge. Wie wird der heute, 1748, hier in Dresden behandelt? Da fängt die Arbeit an um 7 und die geht bis 12. Dann ein warmes Gericht am Tisch des Meisters. Aber da sind die Portionen meist knapp. Die Lehrjungen müssen oft noch um ein zusätzliches Stück Brot betteln. Kaum ist der letzte Bissen runter, geht es wieder an die Arbeit. Um 4 zur Vesper darf man sich noch eine Scheibe Brot abschneiden, Salz draufstreuen und das wird rasch am Arbeitsplatz gegessen. Und weiter geht's insgesamt 12 Stunden, 13 Stunden lang. Und in dieser Zeit wenig Belehrung und reichlich Bestrafung. Ein Arbeitsgang wird meist nur einmal, höchstens zweimal vorgemacht. Dann muss ihn der Lehrjunge genauso gut ausführen können wie der Meister. Aber da fehlt natürlich noch die Erfahrung im Umgang mit dem Werkzeug, mit dem Material. Und das ist für einen Meister Anlass genug, den Lehrjungen anzuschreien, zu knuffen, zu prügeln, mit einem Stock, mit der bloßen Faust oder mit einem Werkzeug, das ihm gerade in die Hand kommt. In einem Fall, von dem ich hier gehört habe, versuchte der Lehrjunge aus dem Raum zu fliehen. Aber er kam nur bis zur Türe. Der Meister drosch weiter auf ihn ein. Der Kopf des Lehrjungen gegen das Türschloss geschlagen, die Lippen geschwollen, aufgeplatzt, dazu Beulen, Schrunden, Wunden. Sowas passiert immer wieder, vielleicht sogar jetzt in diesem Moment. Während ich das erzähle und während du hier spielst. In diesem Augenblick kann ein Meister mal wieder seinen Lehrjungen schlagen. Hart wie üblich, brutal wie üblich. Und wenn der Lehrjunge schreit, dann heißt es, was, du schreist noch? Und es gibt gewöhnlich ein, zwei Dutzend Schläge dazu. Mit der Faust, mit der Peitsche, mit dem Stock. Und wenn der Lehrjunge jetzt noch mehr schreit, wird er noch härter geschlagen. Und weil er daraufhin noch lauter schreit, wird er wiederum brutaler geschlagen. Du weißt das. Du erfährst sowas immer wieder. Sicher auch durch deine Freunde oder Kumpane, mit denen du öfter in der Wirtschaft hockst. Und trotzdem machst du Musik. Mit Recht. Und ich höre diese Musik. Mit Recht. Und das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Oder würden die Lehrjungen deswegen vielleicht seltener geschlagen, wenn du weniger Musik machst hier? Na also. Anhalte. Spielst du weiter? Und deine Klangfolgen stützt dieses ziemlich helle A von unten her ab. Achsen in den A-Klang hinein. Zumindest im Laufe der Zeit. Machen ihn satter, glatter, klangvoller. Oder ist es besser, ich lasse den A-Klang anschwellen und abklingen, damit er deinen Schwingungen mehr Ansatzfläche bietet. Bitte sehr. Thank you. damals noch ziemlich unzulänglich. Wie ich in Erfahrung gebracht habe, wird vom hiesigen Handelsministerium geplant, die Einfuhrzölle auf verschiedene Artikel so anzuheben, dass sie in ihren Auswirkungen Schutzzöllen gleichen. Man scheint hier in den maßgeblichen Kreisen freilich Wert darauf zu legen, dass der Begriff Schutzzoll nicht in die Debatte gebracht wird. Ich berichte Ihnen dies schon jetzt, damit unser Handelsministerium rechtzeitig informiert und gewarnt ist. Eine Aufstellung der Artikel, die mit diesem Schutzzoll belegt werden sollen, konnte ich noch nicht erhalten. Ich werde sie Ihnen zustellen, sobald sie in meine Hände gelangt ist. Im nächsten Schreiben hoffe ich des Weiteren, einen ersten Bericht erstatten zu können über die hiesige Armee. Ich kann Ihnen hier bereits andeuten, dass aufgrund der harten, ja brutalen Behandlung der Soldaten die Moral dieser Armee schlecht ist. Es kommt häufig zu Desertionen, obwohl dies gewöhnlich äußerst streng bestraft wird. Insbesondere durch das hier übliche Spießrutenlaufen, das gewöhnlich mit sehr ernsten Verwundungen, gelegentlich sogar mit Todesfolgen endet. Soll ich dir mal was verraten, Goldberg? Manchmal hasse ich Musik. Nicht nur deine Musik, Musik überhaupt. Da hasse ich diese Klänge, die sich in sich abrunden. Sinnlich schichten. Ich hasse ihre Reinheit, ihre Unschuld. Die ist doch nur vorgetäuscht. Wie könnte das in dieser Welt auch anders sein? Deiner Musik mal selber hörst, wie die sich andauernd sauber leckt. Da will ich dir von einem Vorgang erzählen, den du vielleicht schon kennst. In dem Fall hörst du es dir eben nochmal an, kann dir auch nicht schaden. Also, der Mann, ein Seilermeister. Vorher preußischer Unteroffizier. Und er heiratet eine 16-Jährige. Mit 17 kriegt sie das erste Kind. Freut sich darüber. Aber nicht lange. Denn beim Nähren entzünden sich ihre Brustwarzen. Sie kann das Kind nicht weiter anlegen. Die Schmerzen sind zu groß. Sie will das ihrem Mann aber nicht sagen, denn selbstverständlich verlangt der, dass sie das Kind selbst nährt. Das wird man als deutscher Handwerksmeister ja nun erwarten dürfen. So stellt seine Frau eine Nachbarin an, die gerade ein uneheliches Kind geboren hat. Sie nährt das eigene Kind mit. Sobald der Seilermeister aus dem Hause ist, wird sie rasch herbeigerufen zum Nähren. Und nun ein Abend, an dem im Haus des Seilermeisters Verwandtschaft beisammen sitzt. Man trinkt. Und nach einigen Stunden fordert der Seilermeister seine Frau auf, endlich das Kind zu nähren. Das sei ja wohl den ganzen Tag noch nicht geschehen. Sie will nicht, er besteht darauf. Sie macht Ausflüchte, er lässt keine Entschuldigung zu. Dass sie Schmerzen hat, unerträgliche Schmerzen, das interessiert ihn überhaupt nicht. Eine Frau hat gefälligst ihr Kind zu nähren. Er droht schließlich an, er würde ihr das Kind mit Gewalt anlegen, hier vor der Verwandtschaft. Da schreit sie: Du bist der Urheber des Kindes, ernähr du es doch. Mich macht der Balg ja doch nur kaputt. Weiter wie bisher, Goldberg. Da darf sich nichts ändern. Sonst merkst du ja nicht, was du machst. Also, der Seilermeister, vorher preußischer Unteroffizier, rennt raus, kommt mit der Garbatsche zurück, beginnt seine Frau auszupeitschen. Die Verwandten wollen ihm das ausreden. Er droht ihnen Peitschenhiebe an, schlägt seine Frau noch härter. Die Verwandten flüchten. Er zerschlägt Teile der Zimmereinrichtung, sicher einen Spiegel, einen Waschtopf, peitscht seine Frau blutig. Und danach Ruhe für ein paar Tage. Er fragt mal böse, wie viel die junge Frau erhält, die sein Kind miternährt. Es sind 6 Groschen die Woche. Nächste Phase. Ein Besuch des Seilermeisters bei der Schwiegermutter. Sie erfährt nun, dass ihre Tochter das Kind nicht selbst nährt. Gerät aus dem Häuschen. Das hätte ich mal tun sollen. Da hätte mein Mann mich aber gefegt. Tut den ganzen Tag nichts, liegt meist im Bett, nährt nicht mal ihr Kind. Mit dem bisschen Schmerz wird man ja wohl noch fertig werden. Der Seilermeister, aufgeputscht, angetrunken, kehrt nach Hause zurück, feuert die junge Amme raus, die gerade das Kind nähern will, befiehlt seiner Frau, augenblicklich das Kind anzulegen, zu nähren. Natürlich geht das nicht. Ein paar Wochen hat sie es nicht mehr genährt, keine Milch mehr da. Er verlangt trotzdem. Die Milch wird dann schon kommen. Noch immer die Entzündung, eine wuchernde Entzündung. Aber das interessiert ihn nicht. Er peitscht sie wieder aus, fast bis zur Bewusstlosigkeit. Sowas verbessert nicht gerade ihr Verhältnis zu dem Kind. Sie gibt ihm einen Teil der Schläge weiter, reinigt es immer seltener, sorgt kaum noch für seine Ernährung. Das Kind fällt vom Fleisch. Die alten Weiber von Verwandtschaft und Nachbarschaft behaupten nun, das Kind sei behext. Es wird gemurmelt und geräuchert. Die Hausschwelle wird geschlagen und gepeitscht. Nützt alles nichts. Auch nicht die Messe, die über dem Kind gelesen wird. Es geht ein. So, und jetzt bleibt deine Musik gefälligst genau so wie bisher. Komm schon, Goldberg. Hier wird aufgespielt. Weißt doch mittlerweile, wie das bei mir ist. Mit dem Einschlafen. Da hält man sich gefälligst in der Nähe auf. Besonders zu diesem Zeitpunkt. Bei dieser Gelegenheit könnte ich mal zwischenfragen, wieder als Schauspieler und für die Zuhörer, ob so ein Kaiserling bei seinen offensichtlich anhaltenden Schlafstörungen nicht lieber beruhigend alte Musik hören würde, Barockmusik. Aber wie fast alle seiner Zeitgenossen hat sich der historische Kaiserling damals fast nur Musik seiner Zeit angehört. Da spielte man nicht Musik, sagen wir mal, aus dem 12. Jahrhundert. Deshalb wird hier jetzt auch Musik unserer Zeit gespielt, damit das Verhältnis wieder stimmt. Hast das wahrscheinlich noch nie erlebt, Goldberg. Wie das ist, wenn man nicht einschlafen kann. Steigst ins Bett, mummelst dich ein, bist weg. Hast nichts mehr mit dir zu tun. Schmeckst dir nicht nach, stößt dir nicht auf. Ins Bett und weg. Und mir soll das nicht zukommen, hm? Mach schon, Goldberg, spiel. Ich sehe noch genau den Soldat vor mir. Oder den Delinquenten, wie es heißt. Wie er hineinrannte in die Doppelreihe von 200 oder 300 Soldaten. Jeder mit einem Prügel, Stock, Knüppel. Und der Soldat verschränkte die Unterarme über dem Kopf. Machte sich möglichst klein, während er rannte. Aber das traf sehr dicht seine Schultern, seine Rücken, seine Unterarme, Oberarme, auch seinen Kopf. Seine Haut wurde blau und braun und grün, wurde aufgerissen, aufgefetzt. Ich habe es genau gesehen. Vom Rand des Exerzierfeldes aus. Jeder konnte zuschauen, der gerade vorbeikam. Ich sehe es jetzt noch deutlich vor mir. Viel zu deutlich. Kannst du mir nicht sowas aus dem Kopf verscheuchen? Ungefähr mit solcher Musik. Und je länger du spielst, desto kürzer wird in meiner Erinnerung diese Doppelreihe, durch die der Soldat rennen muss. Desto flüchtiger streifen ihn die Schläge, wenigstens in meiner Vorstellung. Und wenn du sehr lang spielst und sehr gut, sehe ich diese Doppelreihe überhaupt nicht mehr. Der Soldat löst sich ebenfalls auf, ist vergessen. Weg. Und es ist nur noch diese Musik da. Nichts anderes mehr, das durch den Kopf geht. Nichts, was diese Klangfolge. Ob du das schaffst? Es dürfte in diesem Zusammenhang vielleicht interessant sein, dass man den Bauern hier eine neue Pflanzordnung vorschreibt. Wobei man freilich einigen Widerstand findet. Allerdings sollen, wie ich höre, alle Bauern, die diese neue Pflanzordnung nicht einhalten, zur Rechenschaft gezogen werden. Man betont die Konzentration des Anbaus auf die vorgeschriebenen Produkte. Konzentration auf die vorgeschriebenen Produkte sei durch die Wirtschaftslage bedingt. Auf persönliche Vorlieben, Abneigungen oder Gewohnheiten könne hier keinerlei Rücksicht genommen werden. Ein möglicher Versuch einiger Bauern, sich auf dem Rechtsweg gegen die neuen Vorschriften zu schützen, dürfte bei der hiesigen Justiz aussichtslos sein. Die Richter greifen hier gewöhnlich scharf durch. Es werden zum Teil sogar noch Folterungsmethoden angewendet, um erwünschte Aussagen zu erlangen. Goldberg, willst du mir mal ganz neue Erlebnisse vermitteln? Ziehst mich sozusagen durch meine Ohren aus mir heraus, verpflanzt mich in neue Klangwelten, extra hergestellt für mich. Natürlich. Ich kann mir schon denken, du machst solche Musik nicht gern. Schon gar nicht nach meinem Programm. Aber bitte, ich bezahle dich nun mal für dein Musikmachen. Da kann ich mir ja wenigstens gelegentlich eine Maßanfertigung wünschen. Wie wär's zum Beispiel mit Klangwellen? Läuten wir zwischen den Beinen. Umschließen meinen Bauch. Lecken mir die Brustwarzen. Umgurgeln meinen Hals. Schnalzen mir ans Kinn. Und dann, in diesem Moment, stoße ich mich ab. Schwebe. Und du hältst diese Wellen. Klangwellen, die ich umsetze, die ich übersetze. Und ich sehe mich getragen von azurblauem Wasser, das draußen gleißt. Stelle mir weiter vor, dass rechts die Bucht abgeschlossen wird von einem riesigen Felsklotz. Macchia bewachsen, würzig riechend. Salbei, viel Salbei. Und oben Korkeichen und Olivengrün. Ja, und links? Wie wird die Bucht hier abgeschlossen? Da kann nicht schon wieder so ein Felsklotz reingestellt werden, da müsste was anderes hin. Aber was? Da müsstest du mir helfen, Goldberg, unter die Arme greifen. Da darf kein Loch sein, Goldberg, sonst läuft das Wasser ab. Durch das Bildloch gurgeln, da muss ein Spund rein, mach schon! Gut. Ich will dir ein bisschen entgegenkommen, wenn du das nicht hinkriegst. Wie wär's zum Beispiel mit einem Klangteppich? Ein großer, weicher Klangteppich mit gleichmäßigem Muster. Und er trägt mich fort und ich sehe tief unten Orientalisches, wie zu erwarten. Häuser und Terrassen und Palmen. Viele Palmen, sehr viele Palmen. Und dazu Esel, Basare, Göbelbrunnen. Und Turbane, Schleier, Kronschwerte. Und hochragend Minarette mit Mondsicheln obendrauf. Da müssten wir dann hinfliegen. Und haarscharf am Turm vorbei und in elegantem Schwenk rüber zum nächsten Minarett. Dahinter die Abendsonne. Das Minarett also schwarz als Umriss. Das ist kein Entwurf. Hm? Reißt dich das nicht mit? Du kannst manchmal verdammt stur sein, Goldberg. Das wäre doch toll, was? Wenn sich die berühmte Macht der Musik bei mir erweisen würde. Und ich Ich empfinde später anders, als ich jetzt empfinde. Und wenn du weiter auf mich einwirkst, spielend, aber konsequent, ändert sich mit dem Empfinden das Bewusstsein, hier und dort wenigstens. Und mit dem Bewusstsein das Denken, teilweise wenigstens. Und das wiederum wirkt sich aus auf mein Handeln, eventuell. Zum Beispiel könntest du von mir erwarten, dass ich mich für einige Verbesserungen einsetze. Obwohl ich ja nur Gesandter bin, also Gast, der eigentlich gar kein Recht hat, sich einzumischen in die inneren Verhältnisse deines Landes. Aber bitte, wäre nicht denkbar, wünschbar, dass ich alle Beziehungen und Verbindungen nütze, die ich als Gesandter so habe, und ich fordere zum Beispiel bessere Behandlung von Lehrjungen und Soldaten oder eine gerechtere Rechtsprechung. Und ich wiederhole das eindringlich vor den Ohren all derer, die diesbezüglich etwas unternehmen können. Bitte, wäre das nicht eine Sache, die du mit deiner Musik fördern musst? Unbedingt? Durch beide Ohren kannst du auf mich einwirken. Kannst du das in mich einspielen? Und zwar so lange du willst, mehrere Stunden täglich und das wochenlang, monatelang, falls erforderlich. Bessere Versuchsbedingungen könnte es gar nicht geben. Also ran! Ist das jetzt schon der Versuch? Soll mich das vielleicht beeinflussen? Ich will nur rasch berichten, dass in der Bevölkerung verschiedener Bergwerksdörfer große Erregung herrscht, die wohl tiefere Ursachen haben dürfte als den unmittelbaren Anlass. Bei einem Grubenunglück wurden 17 Arbeiter getötet. Wie ich durch einen zuverlässigen Mittelsmann erfahren habe, erhebt man in den umliegenden Dörfern dieser Grube massive Vorwürfe gegen den Bergwerksbesitzer. Er soll es unter anderem versäumt haben, ausreichende Stützen einsetzen zu lassen. Es sei ihm nur darauf angekommen, den Stollen und damit den Abbau möglichst rasch voranzutreiben. Da diese Vorwürfe einigen Zündstoff enthalten, legt man seitens der zuständigen Ämter großen Wert darauf, dass dieses Gerede mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Welt geschafft wird. Dies für heute. Ist dir immer noch nicht bewusst, wie viele Gründe gegen deine Musik sprechen? Machst du trotzdem Musik? Oder schließt du einfach aus, was dir nicht in den Musikrahmen passt? Einmal in Gang gesetzt, läuft das weiter. Kein Stolpern, kein Zögern, nichts. Ich frage mich manchmal, wie du überhaupt schon anfangen kannst zu spielen. Bitte, du hältst ja nun draußen deine Ohren offen, die Augen hoffentlich auch. Du nimmst wahr, was hierzulande, was hierorts vor sich geht. Ich sag es dir zusätzlich, oft genug. Und da kannst du trotzdem anfangen zu spielen. Nur weil du zum Spielen angestellt bist, in doppeltem Wortsinn. Angestellt wie eingestellt und angestellt wie angeschaltet. Ja, ich merk schon. Du igelst dich ein. Aber ich werd dir das noch ins Ohr setzen. Und vom Ohr her frisst sich das in deinen Kopf, setzt sich da fest, wächst da, wuchert ins Rückenmark. Und dann wird das ganz bestimmt deine Spielarme lähmen, deine Spielfinger verdicken, das werde ich schon noch schaffen. Zum Beispiel das Kapitel Folterungen im Namen des Rechts, auch heute noch. Wahrscheinlich bist du darüber nur ganz allgemein informiert. Sowas willst du nicht an dich heranlassen, willst das nicht in dich eindringen lassen, aus Angst. Das könnte sich auf deine Musik auswirken, könnte sie vielleicht sogar kaputt machen. Und weil du das ahnst, da hörst du jetzt auch nicht auf zu spielen. Obwohl dir bewusst ist, genau bewusst ist, dass Folterungen stattfinden. Vielleicht sogar zu diesem Zeitpunkt, womöglich in dieser Stadt. Und man wendet wie üblich Feuer an. Das ist seit Jahrhunderten so, seit Jahrtausenden. Da erfindet man höchstens Varianten. Und hier soll es nun üblich sein, dass man den Delinquenten Holzspäne oder Werg in die Ohren steckt. Und das zündet man an, auf beiden Seiten. Hörst du? Und das brennt sich in die Ohren oder glimmt da hinein. Und die Gefolterten schreien vor Schmerz. Und hören kaum die eigenen Schreie, weil es im Kopf gellt und dröhnt von dem Feuer, das sich in die Gehörgänge frisst. Sowas müsste für jemand wie dich eigentlich eine ganz besonders grauenhafte und lähmende Vorstellung sein. Und das muss nun auch mal hörbar werden. Endlich mal hörbar werden in deiner Musik. Das kannst du jetzt nicht mehr wegspielen oder überspielen. Es brennt in die Ohren, hörst du? Und die Gefolterten schreien. Es brennt in die Ohren, sie schreien, hörst du? Das brennt in den Ohren, sie schreien, die Gefolterten schreien, das brennt in den Ohren, hörst du? Sie schreien, das brennt in den Ohren, sie schreien, das brennt in den Ohren, sie schreien, hörst du? Sie schreien, das brennt in den Ohren, sie schreien, hörst du? Sie schreien, die Gefolterten schreien, hör doch. Goldberg, komm wieder. Komm zurück, Goldberg. Komm. Und komm schon. Sie hörten Goldberg-Variationen, ein Hörspiel von Dieter Kühn. Unter Heinz von Kramers Regie sprach Ernst Jacobi. Produktion Bayerischer Rundfunk und Hessischer Rundfunk 1974.